1. Warren Davids Herrschaft litt das Land drei Jahre lang unter einer Hungersnot. Als David daraufhin got befragt, offenbart dieser, dass ein Blutschuld auf Saul und seinem Haus last, weil er die Gibeoniten getötet hat. 2. Der König rief die Gibeoniten zu sich, die nicht zu den Israeliten, sondern zu den Überresten der Amoriter gehorten. Obwohl die Israeliten ihnen einst einen Schutzvertrag zu sich hatten, hat Saul in seinem Eifer für Israel und Juda versucht, sie auszurotten. 3. David fragte die Gibeoniten, was Saul ICH verjubt tun und wie kann ICH sooner leisen, damit er Gottserbe wieder segnet. 4. Die Gibeoniten antworteten ihm, dass es ihnen gegenüber Saul und seinem Haus weder im Silber noch im Gold gehör und es ihnen nicht zustehe, jemanden in Israel zu toten. David fragte daraufhin, was forderte dann von mir? 5. Sie sagten zum König, der Mann, der uns vernichtet und geplant hat, uns vollständig auszulöschen, so dass wir im gesamten Gebiet Israels nicht mehr existieren sollten. 6. Aus dessen Nachkommen sollen uns sieben Männer ausgeliefert werden, damit wir sie in Gibeon auf dem Berg Gottes dem Herrn aussetzen. Der König erwidert, ICH wird sie ausliefern. 7. Der König verschonte Jedoch Meribal, den Sohn von Jonathan Sohn, wegen des Eids, den David und Jonathan Sohn einander vor Gott geleistet hatten. 8. Statt dessen liefert der König den Gibeoniten die beiden Sohn Sauls, Armoni und Meribal, die Rispa, die Tochter Adjas, in geboren hat, so die fünf Sohn von Sauls Tochter Meribah us, die sie Odriel, dem Sohn Barsillai aus Mehola, geboren hat. 9. Die Gibeoniten setzten sie auf dem Berg vor Gott aus, so dass all sieben Männer umkamen. Dies geschah in den ersten Tagen der Ernte. 10. Rispa, die Tochter Adjas, nahm Jedoch ihr Trauergewand und breitete es auf einem Felsen aus, dort zu lagen. Sie blieb vom Beginn der Ernte und dort, bis Regen vom Himmel auf die Toten fiel, und verhinderte so, das Vogel am Tag oder Wildtier in der Nacht sich über die Leichen hermachten. 11. Als David berichtete Word, was Rispa, die Tochter Adjas und Sauls Nebenfrau, getten hat. 12. Machte sich David auf den Weg und ließ sich die Gebein Sauls und sein Sohns Jonathan von den Bergen von Jabs in Gilead übergeben. Dies hatten sie vom öffentlichen Platz in Bethsan entwendet, wo die Philister sie aufgehängt hatten, nachdem sie Saul auf dem Berg Gilboa besiegt hatten. 13. Brach die Gebein Sauls und sein Sohns Jonathan von dort weg, anschließend wurden auch die Gebein der hingerichteten Männer gesammelt. 14. Man begrab sie zusammen mit den Gebeinen Sauls und sein Sohns Jonathan im Gebiet von Benjamin in Zela, im Grab seines Vaters Kiss. Der Befehl des Königs war genau ausgeführt, und danach ließ sich Gott für das Land wieder nötig stimmen. 15. Als erneut ein Krieg zwischen den Philisten und Israel ausbrach und David mit seinen Mannen zum Kampf gegen die Philister nach Gobzog, hob sich dort Dod. 16. Ein Nachkomm der Riesen, dessen Speed 300 Shekel Bronze Wagen der ein neu Schwert trug, mit der Absicht, David zu toten. 17. Abisai, der Sohn der Zerujah, kam im Jedoch zu Hilf und totet den Philister. Daraufhin schworen Davids Männer ihm, du darfst nicht mehr mit uns in den Kampf sehen, damit du nicht die Lügt Israels auslöschst. 18. Später kam es bei Gob erneut zu einem Kampf mit den Philistern. Dabei totet Sibachai, der Husathiter, Saf, der ebenfalls zu den Nachkommen der Riesen gehort. 19. Als es dann nochmals bei Gob zu einem Kampf mit den Philistern kam, totet Elanen, der Sohn Joies aus Bethlehem, Goliath aus Gat, dessen Speerschaft einem Webbaum glich. 20. Bei einem weiteren Kampf in Gat befand sich dort ein außergewöhnlich großer Mann, der in jeder Hand sechs Finger und in jedem fast sechs Sehen hat, insgesamt 24, und ebenfalls vom Riesengeschlecht abstammte. 21. Als dieser Mann Israel verspätet, totet in Jonathan, der Sohn von Davids Bruder Simei. 22. Dies via. Manner stammten vom Riesengeschlecht in Gat und Worden von David und seinen Mannen getotet.